2D. Потренируемся в употреблении падежей. Переведите следующие предложения. Новый дом на углу. Das neue Haus ist an der Ecke. Она нашла прекрасную квартиру. Sie hat eine schöne Wohnung gefunden. Они показали нам старые дома. Sie zeigten uns alte Häuser. Мы видели прекрасные старые дома. Wir haben die schönen alten Häuser gesehen. Он подписал договор найма. Er hat den Mietvertrag unterschrieben. Примите участие в следующем телефонном разговоре. Слушайте подсказки на русском языке и отвечайте по-немецки. Richter am Apparat. Здравствуйте. Это господин Хайнрихс. Хайнрихс, guten Tag. Могу я поговорить с господином Бергером? Kann ich bitte mit Herrn Berger sprechen? Moment, ich verbinde. Tut mir leid, die Leitung ist besetzt. Kann er Sie zurückrufen? Нет, спасибо, я перезвоню позже. Nein, danke, ich versuche später nochmal. Wollen Sie eine Nachricht für ihn hinterlassen? Пожалуйста, скажите ему, что звонил господин Хайнрихс. Richten Sie ihm bitte aus, dass Herr Heinrichs angerufen hat.